Achtung, Achtung! Kleinanzeigen sind tot. Ja, und irgendwie sehen die Marienkäfer total anders aus. Was ist denn da los? Ja, ich mache jetzt erstmal eine Kippe an und dann telefoniere ich mal irgendwo. Hallo, wir nehmen hier einen Podcast auf. Hallo? Hallo? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. Ich bin Stefan und Leute, nun die Ohren gespitzt. Jetzt kommt wieder unser Vogelexperte, der Mann, der jeden Spatz beim Namen nennt, der Ornithologe-Guru mit dem unerschöpflichen Wissen, dem unwiderstehlichen Charme und der sprudelnden Kreativität. Der großartige René, hallöchen, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Hallo Stefan, schön. Leider fehlt heute der Applaus. Danke für die umfangreiche Vorstellung. Oh ja, habe ich 3 Tage dran geübt. Erstmal die wichtigen Fakten. Heute ist der 15.05.2024. Herzlich willkommen da draußen an den digitalen Empfangsgeräten zur 138. Hallo. Folge. Ausstrahlungstermin wie immer ein ungerader Montag. Ja. Also ein Montag in einer ungeraden Woche. Und ihr müsst das Handy schräg halten, sonst wird das nichts. Ja. Das ist ein ungerader Montag. Und heute auch wieder mit dabei unser Location Scout. Ohne kommt dem jetzt wir auch heute, so eine lange Begrüßung für ohne den? Dem wir, ich kann es aber langsam sprechen. Ach so, okay. Ohne den wir heute im Sturm sitzen würden. Schön, dass du mit dabei bist, Marc. Hallo. Ja, hallo René, hallo Stefan. Ach Mensch, heute mal wieder zu dritt. Endlich. Ja, aber wie immer nehmen wir am Nachmittag auf. So es ist jetzt 17.28 Uhr, wir alle haben schon einen harten Arbeitstag hinter uns. Ich bin dazu geneigt zu sagen, weißt du das denn? Lass mich in Ruhe, ich habe Feierabend. Genau. Aber für euch mache ich natürlich wieder gerne eine Ausnahme. Nein, selbstverständlich. Kennt ihr das, dass bei euch im Kopf Sätze frühzeitig enden, bevor der Sprecher eigentlich fertig ist? Ja. Dein Satz war eben, wir hatten heute alle einen harten Arbeitstag. Ja. Arbeitstag oder was lustig, auch immer. René. Ja, nee, das geht mir total auf zu mich. Es sinkt für Sie das Niveau. Richtig. Und damit geht es jetzt eine Stunde lang auch weiter. Wir machen wie gewohnt Niveau-Limbo. Richtig. Ja, und bevor es losgeht, natürlich sagen wir euch, wo wir sind. Und das übernimmt heute unser Marc. Ja, der hat die Location jetzt ziemlich auch... Richtig, der kennt sich hier aus. Genau. Ziemlich gut ermittelt. Das ist hier die Parochialkirche. Gesundheit. Unweit der Chill-Out-Bänke an der Spree, wo wir ursprünglich aufnehmen wollten. Mhm. Stefan und ich, wir waren schon einmal dort. René war damals nicht dabei, der war im Urlaub, im Wohlverdienten. Genau ein Jahr her. Telefon dabei. Nee, warte mal. Im August war es doch, oder? Stimmt, kann ich nicht näher gewesen sein. Und ja... Da sitzen wir hier. Das ist einigermaßen windgeschützt, was heute wirklich von Vorteil ist, weil der Wind pustet ordentlich. Ja. Die Temperaturen sind lockere, sommerliche 25 Grad im Schatten. Aber der Wind geht, wie gesagt, ordentlich. Wir haben ja trotzdem ein tolles Plätzchen. Also hier hat jemand für uns schon einen Tisch, ein paar Stühle hingestellt, eine Bank. Ich fürchte, es war nicht für uns, aber wir haben es einfach okkupiert und schön in Rekordzeit. Schattig. Schön, ich muss übrigens mal dazu sagen, dass die Parochialkirche meine Lieblingskirche ist. Aha. Und die vor einigen Jahren noch ohne Spitze war, ohne Kirchturmspitze. Eine Kirchturmspitze, sag mal dreimal hintereinander. Die wurde vor kurzem oder vor einigen Jahren erst draufgepappt. Das heißt vor kurzem, nicht vor kürzem. Vor kurzem, ich habe vor kurzem, ach egal, also weil so lange, so neulich. Kurz ist es gar nicht, das neulich, ist schon ein bisschen länger her. Ja. Aber lohnt sich auf jeden die Fall anzugucken, weil die Kirche, das Kirchschiff aha. ist weiß. Mhm. Kirchturm auch. Und die Spitze ist aber braun. So ist es. Und das sieht wunderschön aus. Ich kann es von hier aus sehen und bestätige. Und ja. An dieser Stelle nochmal eine gleich geografische Überprüfung. Meine Theorie oder meine Daumenpeilung ist, dass ein Kirchschiff immer nach Osten zeigt. Ach das so? Werde ich jetzt mal überprüfen. Nicht immer, das habe ich auch schon prüfen können, aber in den meisten immer öfter. Fällen. Okay. Und jetzt gucken wir mal. Das Haus. Nee, repräsentative. Oh, die Kirche hat gar kein Schiff. Das kann natürlich ein Problem sein, ja, das ist wenn die gar kein Schiff hat, die Kirche. Wirklich ein Problem, aber, warte mal, hat sie nicht. Hat sie nicht. Nicht so wirklich. Scheißegal. Aber wenn ihr irgendwo mal in der Ballerei gefangen seid, ihr wisst nicht, wo lang, könnt ihr so... Gern Osten. Wenn ihr Osten wissen wollt. Ja. Es stimmt manchmal. Ihr könnt eure Chancen damit von 20 erhöhen, auf 30% erhöhen. Und wenn es nicht stimmt... Bei uns habt ihr das nicht gehört. So, ja, wir wollten eine Spree aufzeichnen eigentlich. Richtig. Mir fiel es gerade so auf, vielleicht sollten wir uns mal ein Hobby suchen, wo Wind positiv nutzbar ist. Ja, segeln. Aber das ist halt Glückssache. Segeln oder Podcast. Also wenn das Wetter so ist. Also es ist ja super Wetter und der Wind ist ja auch angenehm. Ne? Und ich war schon ein paar Minuten vor Marc da und ja, da saß auf der Einbank, hat sich da auch ein Obdachloser breit gemacht und dann auch die Leute angebettelt. Und interessant war auch, es waren zwei Angler dort, die auch erfolgreich waren. Also die haben da ordentlich was rausgeholt aus der Spree. Also Fische meine ich jetzt. Könnten ja auch E-Roller oder sonst was sein. Aber es waren Fische. Apropos E-Roller, kann ich dazu mal ganz kurz einsteigen. Was für eine Überleitung. Ja, war jetzt nicht gewollt, aber ich bin auf alles vorbereitet. Wir hatten ja E-Roller, gehen ja jetzt langsam so in die Aufmerksamkeit der Masse. Na guck mal, sie sind jetzt in U-Bahn verboten, plötzlich brauchen wir einen Führerschein dafür, eine Versicherungsplakette. Der E-Roller rollt aus dem Graubereich raus. Warum plötzlich? Das ist jetzt in letzter Zeit doch erst passiert, oder? Boah. Weil die Verbreitung sich so extrem erhöht. Auf jeden Fall habe ich bei mir im Haus einen Zettel gefunden, der an die Kellertür geklebt ist. Und da steht drauf, bitte zusätzlich beim Abstellen von E-Bikes und E-Scootern beachten, im Fahrradraum sind ausschließlich Fahrräder abzustellen. Akkus am Fahrrad und Scooter müssen befestigt und abgeschlossen sein. Lose und beschädigte Akkus dürfen nicht im Fahrradraum gelagert werden. Das Laden von Akkus mit Hausstrom ist verboten und kann zur Abmahnung führen. Das Laden ist nur unter ständiger Aufsicht in der Wohnung zulässig. Bei Verstößen ist der Hausmeister berechtigt, Ladevorgänge zu unterbrechen und einen Hinweis am Ladekabel anzubringen. Mhm. Dazu habe ich natürlich sofort eine Frage. Es heißt bei Punkt 4, und kann zur Abmahnung führen. Ja, das ist alles ein bisschen komisch. Auch das Unterbrechen des Ladevorgangs. Heißt, der zieht den Stecker. Ja, das klingt hier so förmlich. Ja, gut, aber darunter kann ich mir was vorstellen. Aber kann zur Abmahnung führen. Mhm. Welcher Vermieter spricht eine Abmahnung aus? Kennt irgendjemanden, der schon mal eine Abmahnung von seinem Vermieter gekriegt hat? Und was hätte das für Auswirkungen? Wegen Musik kann man eine Abmahnung kriegen, zum Beispiel. Das ist doch bestimmt sowas, Verstoß gegen die Hausordnung? Genau, ja. Also, aber das passt natürlich zu dem Thema, was wir letzte Woche schon hatten und du hast es auch gerade angedeutet, die Sicherheit der Akkus. Ich glaube, es geht um die Akkus, Geräten. Ja. Genau. Und ja, ich kann aus einem aktuellen Fall berichten, wo so ein Ladevorgang einen Brand ausgelöst hat. Und der war ganz schön heftig. Hier in Berlin medial begleitet? Die Ursache wurde jetzt nicht so in den Medien verbreitet, aber der Hausbrand, den hat man vor ein paar Wochen schon in den Medien vernommen, in Zeitungen. In welchem Stadtbezirk? Schöneberg. Ja, Rauchzeichen aus Schöneberg. Ja, für die Betroffenen alles andere als lustig, ne? Weil die jetzt das scheint ja auch ein Thema zu sein. Ich meine, im Haus wohnen. Kannst du dich entsinnen mit den Samsung-Handys? Der Akku ist 1000-mal kleiner und von denen ging oft mal so eine große Gefahr aus, dass er nicht ins Flugzeug mit durfte. Ja, ne, die Sache ist natürlich so ein Akku, wenn man den belastet und jetzt auch bei der Hitze, ne, stell dein Fahrrad, dein E-Bike in die Sonne, 2 Stunden. Ja. Auch nicht gut, glaube ich. Ne? Dein Handy sollte ja auch nicht in der Sonne liegen. Und ich meine, je größer der Akku ist, umso gewaltiger, ne? Wenn da irgendwas umso ist. Gewaltiger der Knall. Ja. Ich habe es aus dem Modellbau tatsächlich auch vom Bekannten gehört. Der hatte Akkus für so ferngesteuerte Boote oder Flugzeuge, so einen ganz kleinen nur. Und ihm ist auch einer im Keller explodiert. Und das hatte eine sehr starke Rauchentwicklung mit sich. Also einen ganz schönen Hassel gehabt auch. Das glaube ich, Und was ist zum Beispiel mit einem E-Auto? Gut, das sind wahrscheinlich andere Akkus. Darüber haben wir nicht gesprochen, ne? Im Sommer Stau auf der Autobahn bei 40 Grad. Über E-Autos hat man generell noch nicht gesprochen. Über das Problem mit den Akkus. Nein, das Thema hatten wir noch nicht. Ja, aber ich habe auch noch nichts davon gehört. Bei E-Rollern macht das jetzt offenbar die ersten Schritte. Ja. Ich nehme mal an, die Automobilindustrie hat eine größere Lobby und deswegen wird da mehr unter Verschluss gehalten. Darüber wird nicht gesprochen. Könnte auch sein, ja. Genau. Ja. Wenn so ein E-Auto, der Akku explodiert, dann kannst du das vom Mond aus sehen. Naja, aber guck mal, wenn du zum Beispiel irgendein technisches Gerät bestellst online, was Batterien hat, dann hast du ja immer einen Warnaufkleber drauf. Und wenn du dir jetzt vorstellst, der Postbote schmeißt das Paket durch die Gegend, das ist, glaube ich, auch nicht so gut für den Akku. Ja? Also, mitunter, ja. Genug der Schwarzmalerei. Ja, lass uns was Positives erwähnen. Ja. Warte, da muss ich kurz gucken, ob ich muss mal hier umblättern. Also, da kommen wir nicht doch irgendwie sind wir in unserem Smalltalk-Bereich. Und da heißt es, ich war auf dem Volksfest in Starken. In Starken? Das ist nicht Berlin. Bei Berlin. Das ist schon in Berlin, natürlich. Ich glaube schon, ja. Ah ja, Starken, das ist ein Ortsteil von Spandau. Ah, okay. Da sind Tina und ich hingefahren. Wir haben bei uns in Britz, in Neukölln, haben wir die Britzer Baumblüte vor kurzem gehabt. Da berichtete ich drüber, dass sie dieses Jahr wirklich ein bisschen größer war, inklusive Riesenrad sogar. Aber ansonsten wirklich eine sehr, sehr kleine Geschichte. Und dieses Volksfest in Starken war noch ein Schnuff kleiner. Aber nichtsdestoweniger fanden wir es recht attraktiv, weil die Nähe zum Stadtrand hat sich in einem dörflichen Stadtbild irgendwie niedergeschlagen. Hast viele Schotterwege, weniger befeste Gehwege. Und das war einfach nett und süß und knuddelig. Als Berliner findet man sowas auch außergewöhnlich, ne? Ja. Dörflich. Ich kann nicht sagen, ob das jetzt immer noch stattfindet, aber ich glaube schon, also wenn ihr den Podcast hört, habt ihr vielleicht noch eine Chance, euch das selber anzugucken. Ja. Deswegen mein Tipp. Spannend. Warte, dann habe ich auch noch was man noch erleben könnte, wenn man unseren Podcast hört. Ich war gewesen in Kreuzberg in der Passionskirche im Bergmann-Kiez. Und da ist eine Licht- und Geräuschinstallation in dieser Kirche. Für eine halbe Stunde kann man sich da entweder auf die Kirchenbank setzen oder vorne, ich weiß, ich kenne mich ja nicht so aus, wie das heißt, da wo dann auch Jesus und sein Kreuz sind. Altar? Nee, man kann sich nicht auf den Altar legen, aber schon auf die Fläche, die davor so ist. Ach so. Da sind lauter Sitzsäcke, sehr gemütliche Angelegenheit und dann wirst du eine halbe Stunde lang beschallt, so wie wir jetzt von den Spatzen hier. Ja. Unter anderem, mit Licht, mit einer Kunstlichtinstallation an der Decke, die halt beweglich ist, kann man sich dem quasi hingeben und frönen. Das war sehr interessant gewesen, ja. Da war in der halben Stunde waren gute Sachen bei, es waren Sachen bei, die mich vielleicht ein bisschen verstört haben und es waren okay Sachen dabei, aber ich kann es empfehlen. 15 Euro für einen Erwachsenen. Okay. Und ich weiß nicht, ob der Flohmarkt davor auch jedes Wochenende ist. Wenn der dann noch stattfindet gleichzeitig, dann hat man, glaube ich, das volle Programm. Die Markthalle, ich weiß nicht, wie sie heißt da im Bergmann-Kiez. Das ist ja auch eine Markthalle. Ja, weiß ich auch nicht, wie die heißt. Ja, die finde ich jetzt nicht so mega cool. Also die verspricht von außen mehr, als sie von innen her gibt, finde ich. Ja, ich glaube auch an normalen Tagen gibt es ja nicht so viel her. Das sind so halbfeste Installationen da auch, diese Stände. So Pop-Up-Stores meinst du? Ja, so, aber es sieht so aus, als wenn das schon so feste, dauerhafte sind. Also ich war in Stuttgart mal in so einer Markthalle gewesen. Das war richtig so, wie es früher wahrscheinlich war, so eine große Halle und dann kommt da die ganzen Händler rein, bauen ihre Stände da drin auf und im Prinzip ist es nichts anderes als ein überdachter Marktplatz. In der Bergmannstraße ist es, glaube ich, eher so wie so eine Mall, ja, wie so die Potsdamer Platzarkaden, nur eben mit Lebensmittelgeschäften. Ja, so ungefähr, ja. Dass ihr mal ungefähr eine Vorstellung davon habt. Ja, aber lohnt sich durchaus dahin. Man kriegt ein paar außergewöhnliche Sachen dort. Ja, der Flohmarkt, der war auch gut gewesen. Also da muss ich sagen, da war ich auch sehr positiv überrascht. Ja. Ja, Flohmarkt ist so ein gutes Stichwort für Mark, glaube ich. Flohmarkt. Ja. Flohmarkt. Flohmarkt. Ist dieses ganze Ding ist noch bis Anfang Juni. Also haben wir eigentlich aufgenommen? Ja. Passionskirche, Bergmann-Kiez. Dann sollte man das mit Google relativ schnell finden oder in unseren Shownotes, wo das natürlich auch alles ordnungsgemäß wie immer, ihr wisst Bescheid. So, der nächste Punkt wäre. Wir haben ja dir schon eine Überleitung gegeben. Flohmarkt. Stefan baut hier Brücken. Flohmarkt, was macht man auf Flohmarkt? Hund. Floh, Hund. Hund zum Maus. Ja. Also, und zwar hatte ich ein nicht so tolles Erlebnis. Ich hatte Flöhe. Stichwort Fuß kaputt. Oh. Der Fuß kaputt. Ja. So ganz komische Geschichte, weil immer wenn einem irgendwo was wehtut und das will nicht von alleine weggehen innerhalb von ein paar Minuten oder meinetwegen innerhalb von einer Stunde, dann fragt man sich, wo kommt das denn jetzt her? Also der linke Fuß, der tat mir weh und zwar, das war ziemlich zentral mitten im Fuß, aber es strahlte so unten ins Gewölbe aus. Und als ich das letzte Mal hatte, das war also nicht das erste Mal, wie wir raushören, da bin ich tatsächlich auf eine, ich bin auf etwas raufgetreten. Genau. Und es hat mir so in den Fuß reingedrückt und es ist dann immer schlimmer geworden und der Fuß schwoll an und anderthalb Tagen musste ich mit Krücken rumrennen, bis ich das von alleine und kühlen, bis ich das von alleine wieder irgendwie beruhigt hatte. Und das war diesmal auch so. Das Einzige, was war, ich bin halt Fahrrad gefahren von der Arbeit nach Hause, irgendwie knapp eine Dreiviertelstunde. Und dann kam ich nach Hause und dachte so, boah, also das wird hier irgendwie immer schlimmer. Und das besonders Ärgerliche war, Tina und ich, wir hatten an dem Abend einen Termin. Und zwar eine Übungsstunde in unserer Tanzschule. Ja, stimmt, es geht wieder los. So, du, das ist nicht das erste Mal, dass du sagst, es genau. geht wieder los. Es war nie, es war nie pausiert, ja. Okay. Genau. So, und da hatten wir uns beide eigentlich sehr drauf gefreut. Mhm. Erstmal, weil wir noch nie bei sowas waren und uns da ziemlich wenig drunter vorstellen konnten. Aber wir wussten, das ist für uns eine gute Gelegenheit, um das Gelernte dort irgendwie mal anzuwenden. Und vielleicht, man trinkt da was und vielleicht lernt man noch den einen oder anderen kennen. Und dann habe ich gesagt, ach, weißt du was, wir versuchen es einfach. Ich humpel da jetzt irgendwie hin. Ja. Und weil noch kann ich auftreten und solange wie ich auftreten kann und wenn wir da ankommen, dann kann ich auch tanzen. Und ich hatte sehr viel Glück, weil die Belastung hat dem Fuß dann eher gut getan. Vor allem, wenn man Schmerzen hat, nimmt man ja immer so eine Schonhaltung ein. Das ist auch nicht gesund, ja. Mal so, mal so. Mhm. Na jedenfalls, ich konnte am Ende tanzen. Wir hatten einen wundervollen Abend. Also diese Geschichte ging gut aus. Und ich weiß immer noch nicht, was mit dem Fuß war. Mittlerweile ist er wieder okay. Vielleicht eine Alterserscheinung? Weggetanzt. Du bist auch so eine Alterserscheinung. Nein, kann doch sein. Du bist ja nett, René. Nein, das ist doch normal. Wolltest du damit sagen, dass René, dass Marc alt ist? Nee, ich wollte damit sagen, dass du alt bist, Marc ist alt und ich bin auch alt. Ich bin hier der Jüngste, ich bin hier das Küken vom Podcast. Aber weißt du, für Außenstehende sitzen hier drei alte Männer auf einer Bank und unterhalten sich miteinander. Hat das Stativ vor dir in ihrer Nase soll, wissen die wahrscheinlich auch nicht. Oh, Stefan Hummel, die hat dich auserwählt. Ja, komm mal hier rauf. Oh, ist die riesig. Pass auf, die können wirklich beißen, ne? Ja? Ja. Schnipp. So. Wir müssen kurz unterbrechen. Rums, krach, peng. Oh. Jetzt liegt sie auf dem Rücken. Aber die läuft weiter. Ja, sie läuft jetzt in meine Tasche. Kommt genau. Mit zu mir nach Hause. Ja, da ist ja offen extra. Alter, das ist wirklich okay. Ein großer Puma, ja. Kurze Unterbrechung vorbei. Ja, René so. Ist nicht nur Vogelexperte, sondern auch Hummelexperte. Und wie waren eure vergangenen zwei Wochen? Es gab ja ein langes Wochenende. Es war ja Pfingsten. Das kommt erst. Genau. Also für euch ist ja Pfingsten eventuell. Wir hatten Himmelfahrt am Donnerstag. Ja. Richtig, ne? Und ich habe einen Ausflug mit Freunden nach Bonn gemacht. Warum? Das wollte ich dich sowieso fragen. Ja, na weil. Warum hast du Freunde, die wir nicht kennen? Genau. Und was hast du mit denen in Bonn gemacht? Naja, wir haben genau, was gibt's denn da für ein Bier? Dort haben wir oder ein Bekannter, unser gemeinsamer Bekannter, beziehungsweise von denen ist es Familie, für mich ist Bekannter, hat seinen 60. Geburtstag nachgefeiert mit einer Riesen Party. Und es war cool. Das war sozusagen das erste Mal, dass ich in Bonn war. Auch durch Köln gefahren. Ne? Darf man das, wenn man in Bonn ist, nach Köln gehen? Was? Wenn man in Bonn ist, darf man doch nicht nach Köln. Nee, ich glaube, das ist zulässiger als Köln-Düsseldorf irgendwie. Das ach, ist, du hast recht, nein, so rum ist richtig. Ja. Köln-Bonn war die Verbindung, bei der Flughafen Köln-Bonn heißt. Das ist, genau. Und Köln-Düsseldorf war die Fehler. Diese Biergeschichte, diese Bierfehler. Ja, nicht nur die genau. Bier und andere. Meinst du dieses alkoholfreie Getränk da in Köln? Ja. Warst du das erste Mal in Kölner Dom? Nicht mehr, nur vorbeigefahren, den sieht man ja vom Bahnhof. Der war das erste Mal direkt am Bahnhof, genau. Und wie fandst du den so? Also, den Kölner Dom? Was hat der für einen Eindruck bei dir hinterlassen, als du vorbeigefahren bist? Ja, war schon riesig auf jeden Fall. Okay, also das hast du schon so wahrgenommen beim Vorbeifahren. Ja, weil ich stand mal vor dem Kölner Dom und ich war so geflasht. Ja? Weil der ist nicht riesig, der ist ja monströs. Ja. Und den kannst du ja gar nicht mit einem Blick fassen. Das stimmt. Du musst ja wirklich den Kopf bewegen. Das ist richtig. Weil du auch nicht so weit wegkommst. Und der ist ja da in diesem Bahnhofsviertel gefühlt eingebaut. Genau. Ja, ich habe auch geschaut, dass er direkt am Bahnhof im Prinzip ist. Ne? Ja. Also, und dann kommt ja noch diese lange Brücke mit den Schlössern. Auch, ne? Ja, mit den Vorhängeschlössern. Richtig, der verliebten Brücke. Naja, das ist da eine sehr lange Brücke, ne? Hatte ich das Gefühl. Ich habe mal gehört, dass es Städte gibt, die gehen da mit dem Bolzenschneider lang und machen die ab. Ja, in Berlin zum Beispiel. Statisch Auswirkungen auf die Brücken haben. Ja, wenn die zu schwer sind, ja. Genau. Aber ich würde gerne mehr über Bonn erfahren. Okay, Telekom? Nein. Ich möchte gerne wissen, wie es da aussieht. Ach so. Lohnt es sich? Also, da wo wir waren, also wir sind ja auch ein bisschen durch Bonn gefahren, auch mit Taxi und mit der Straßenbahn haben auch mal eine Fahrt gemacht. ÖPNV, es ist Stefans Thema. Ja, selbstverständlich. Man muss ja mal in Bonn mit der Straßenbahn fahren. Ja, finde ich gut. Also ich hatte das Gefühl, es ist sehr bergig, weil es auf und ab ging. Aber die Bonner sagen, ja gut, na, nicht so extrem. Die Straßen sind recht schmal, finde ich, so habe ich es wahrgenommen. Was aber auf eine ältere Stadt hinweist. Richtig, ja genau, viele Kurven, so enge Gassen, ne? Viele Einbahnstraßen. Man konnte früher einfach nicht gerade bauen. Ja, natürlich haben wir uns auch den Haribo-Store angeguckt, ne? Aber den gibt es ja mittlerweile auch in mehreren Städten. Für die es immer noch nicht wissen, Haribo. Ja, Riegel aus Bonn. Genau. Ja. Gibt es auch in Berlin übrigens, ne? Am Kudamm. Haribert? Ja. Da war ich auch schon mal. Ja, siehst du? Am Kudamm. Nein, ich war in dem Haribo-Store. Ja. Und wie gesagt, auch die Geburtstagsfeier war super. Ich hatte einen Spezialauftrag. Ich musste oder bin noch dabei, ein Video davon für die Ewigkeit festzuhalten. Oh, womit schneidest du das? Darf man das sagen? Ja, ich habe es ja gekauft. Mit Magic's Video Deluxe. Ach, mit Magic, ja. Da bin ich weg von. Ich bin bei DaVinci Resolve. Ja, das kann ich dir sehr, sehr empfehlen. Ich weiß, ich kenne das auch. Damit werden Kinofilme geschnitten und die ist kostenlos. Mehr brauchen wir nicht sagen. Ich weiß, genau. Ja. Nee, das habe ich auch mal im Rechner, aber da ich Magic's noch kannte, habe ich das jetzt erstmal damit gemacht. Wie ist dein KI-Song, den du... Hast du da was noch gemacht? Naja, ich sag mal so, genau, ich wollte als Geschenk auch einen KI-Song machen. Ja. War suboptimal, hat nicht so gut geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Welche Plattform hast du ausprobiert? Suno. Suno mit Doppel-U oder Doppel-N? Nee, mit einem. S-U-N-O. S-U-N-O. Genau. Okay. Und das Problem ist natürlich bei diesen KI-Songs, man soll die natürlich mit irgendwelchen Stichworten füttern. Ja. Und wir wollten natürlich einen Song über sein Leben machen und das waren viel zu viele Informationen und das hat nicht hingehauen. Und am Ende war es aber so, dass wir so viel Text hatten, dass ich dann gesagt habe, na, dann mache ich doch ein Gedicht draus und trage das einfach vor. Ja. Und das kam sehr gut an. Nein. Aber ich habe in das Video habe ich einen Ausschnitt aus dem Song. Da merkst du aber auch, die Bestätigung haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gelesen, KIs haben Probleme damit mit besonders viel Information. Also richtig. Wenig Information gut aussehen lassen, das können sie sehr gut, aber viel Information richtig aussehen lassen, damit haben sie so ihre Probleme. Und ich ärgere mich... Was hast du? Du hast Udio, um jetzt der Vollständigkeit halber... Das habe ich auch getestet, genau. Ja. Aber ja, war bei beiden. Also ich glaube, bei dem, was du jetzt gesagt hast, bei dem Anbieter war es so, dass man teilweise den Text gar nicht verstanden hat. Und ich weiß nicht, warum das so war. Ich glaube, das lag daran, das hatte ich ja erklärt, aber brauchen wir nicht schon ins Detail gehen, dass du einen wirklich 100.000 Zeilen langen Text... Naja, später. Aber am Anfang habe ich ihm ja auch nur ein paar Stichworte gegeben. Ne? Aber es ist schwierig. Wir hören heute auf jeden Fall in der Pause den zweiten Song. Marc war ja schon. Dann... Wie groß ist die Chance, dass es ein Song über mich ist? Naja, weil das ist schwierig, was man da sagen soll. Genau. Über dich wurde bereits alles gesagt. Ja. Da gibt es ja nichts mehr. Nee, da gibt es eigentlich nicht viel zu. Wir werden aber rausfinden. Meine Story ist auserzählt. Und da freue ich mich, dass wir jetzt schon einen Cliffhanger haben. Oh ja, geil. Dass die Leute, die sonst nach 10 Minuten nicht mehr zuhören oder schon eingeschlafen sind. Die hören heute nach 20 Minuten. Dass die jetzt, dass die vielleicht kämpfen und noch dran bis zur Hälfte schaffen. Bleib dran. Vielleicht machen wir aber so einen fiesen Cliffhanger und es kommt jetzt in der nächsten Folge. Genau. Ja, das Gegenteil eines Cliffhangers ist ein kurzes Addendum zu der riesen Hummel, die hier gerade vorbei... Aber ich nehme auch gerade hier. Ist sie verstorben? Ja. Gerade eben vor deinen Füßen? Ja. Was? Nein. Naja, sie hat es hier... Nee, wirklich? Ja, sie sitzt da unten, bewegt sich nicht mehr. Also sie ist offensichtlich einfach gerade verstorben. Wir müssen die Sendung beenden. Wann stirbt so eine Hummel? Ich weiß es nicht. Sie hat wahrscheinlich eine Altersbegrenzung, ist oder? Ist es eine Eintagshummel? 17:42. Ja, genau. Wie alt wird so eine Hummel? Die lebt ja auch nicht ewig. Vielleicht. Ein Jahr. Vielleicht war, Insekten üblicherweise so ein Jahr. Aber eigentlich eine Saison, ne? Das heißt, dann ist es jetzt ein bisschen früh gewesen. Ja. Vielleicht schläft sie auch nur. Sie kam jetzt schon ziemlich angeschlagen hier vorbei. Vielleicht hat sie ja eine Begegnung mit einem Fressfeind gehabt. Das könnte auch sein. Ja, oder mit einem Parasiten. Und da haben wir eine Mörderüberleitung. Ja, mega. So, Leute, wenn ihr jetzt was esst oder gerade gegessen habt, hört sofort auf. Vorsicht. Oder ihr seht es gleich nochmal wieder. Genau, spult 5 Minuten vor. Marc, und zwar wollte ich reden über eingeschleppte Insekten. Ja. Wir fangen harmlos an. Okay, sehr gut. Das geht ich habe da einen Aufhänger zu. Und zwar habe ich ganz tolle Kindheitserinnerungen an Marienkäfer. Zu einer Zeit in der man noch keine Lupen irgendwie hatte und sich die Viecher aus der Nähe angeguckt hat und festgestellt hat, so unter dem Mikroskop quasi oder unter der Lupe, sind die ja wahnsinnig hässlich, so wie die meisten Insekten. Das sind ja, Verzeihung, kleine Monster. Na, jedenfalls Marienkäfer, so aus der Ferne betrachtet, ganz schön anzuschauen. Mhm. Und vor einigen Jahren fiel mir auf, na Moment mal, die sehen aber jetzt irgendwie anders aus. Was ist denn mit denen? Haben sie sich irgendwie genetisch verändert oder sonst sowas? Nein, wie sich herausgestellt hat, ist es eine invasive Art. Und zwar ist es ein asiatischer Marienkäfer, der mittlerweile hierzulande irgendwie agiert. Und der hat ein paar fiese Tricks am Lager. Oh, jetzt. Wie unterscheiden Marc die sich? Marc verrät sie alle. Also ich kenne die typischen Marienkäfer rot. Mit also schwarzen roten Punkten. Rücken mit schwarzen Punkten. Ja, das haben die im Prinzip auch. Allerdings haben die vielfältige Variationen irgendwie in ihrem Genpool. Und deswegen sind die mal heller, mal dunkler, haben mehr und weniger Punkte. Okay. Oder besser gesagt, nee, ich glaube, die Anzahl der Punkte ist meistens gleich. Die können dann eben größer oder kleiner sein. Die ist artbestimmt sogar. Es gibt nämlich den, ich weiß es jetzt nicht genau, 6-Punkt-Marienkäfer, den 12-Punkt-Marienkäfer. Das sind tatsächlich Arten. Okay. Ob die Anzahl der Punkte dann mit dem Namen übereinstimmen, 100%, ich weiß jetzt auch nicht. Lusepoint. Ja. Oder sind es Rassen derselben Art Marienkäfer? Rasse ist ja sozusagen die Unterkategorie. Rasse darf man gar nicht mehr sagen. Da hast du noch Maikäfer. Gibt es ja auch noch. Ein Maikäfer ist ja kein, das ist ja, es gibt Gattung und Art. Ja, genau. Gattung und Art. Und Rasse wäre, wenn man es noch sagen dürfte, da drüber. Hm. Ah, noch da drüber. Sagen ich wir, denke, ja. Da drunter. Habe ich neulich erst gehört in einem anderen Homo, Podcast. Den Homo sapiens zum Beispiel. Rasse ist übergeordnet. Das ist die Rasse des Homo. Aha, okay, kommen wir Homo wieder zurück zum Thema. Genau. Der asiatische Marienkäfer. Also er verdrängt und bekämpft einheimische Marienkäfer. Mhm. Und also deswegen sieht man, wie gesagt, irgendwie kaum noch Einheimische. Und das mit dem Bekämpfen, das macht er ehrlich gesagt nicht selber, sondern diese asiatischen Marienkäfer haben sehr oft parasitische Einzeller, die in ihren leben, kleine Parasiten. Und wenn jetzt ein anderer Marienkäfer kommt und sagt, weil Marienkäfer sind ja, weiß gar nicht, sind das Aasfresser? Na, jedenfalls Insekten fressen sich da irgendwie auch gegenseitig. Und jetzt kommt ein europäischer Marienkäfer und frisst den einfach auf. Dann infiziert er sich quasi mit diesem Einzeller und die Europäischen, die sterben daran. Und die Asiatischen aber nicht. Die sind darauf eingestellt. Mhm. Ja. Seit 2001 sind diese asiatischen Marienkäfer in Europa und breiten sich hier wirklich explosionsartig aus. Krass. Kleine Anekdote am Rande. Wir haben 20.000 Papageien. In Deutschland mittlerweile, in größeren Städten, namentlich Heidelberg, Köln und Düsseldorf. In Heidelberg war ich ja letztes Jahr selber. Ich glaube, Halsbandsittiche müssten das sein. Ja, ganz genau. Ja, die verbreiten sich gerade sehr gern. Aha. In Spanien erlebt man sie ja relativ doll. Hört sich erstmal cool an, so ein Papagei um die Ecke fliegen zu sehen. Aber wenn man in Spanien war, wo die halt auch relativ stark verbreitet sind mittlerweile, der wünscht sich unsere Krähen zurück. vom Lärmpegel ist das sehr, sehr ähnlich. Na gut, ja. Das glaube ich. Ja. Na, jedenfalls irgendwie für euch zum Nachlesen in den Shownotes dann ein Verweis auf einen Wikipedia-Artikel und zwar zu sogenannten Neozoen. Mhm. Das sind dann, wie gesagt, eingewanderte Tierarten. Ich glaube, der Strauß ist nicht der Strauß, der Emu, glaube ich, ist auch eins dieser Tiere. Ah ja. Und sie haben meist keine Fressfeinde. Ja. Jedenfalls gibt es da eine recht lange Liste und allein bei den Insekten sind es 353 Arten, davon haben sich schon 115 hier fest etabliert. Mhm. Und damit genug der Fakten und des Themas. Nee, ich habe noch was dazu, weil ich habe tatsächlich, ich habe jetzt so ein kleines Gartenbeet und als ich da neulich so in mich versunken Unkraut zupfte, lief ein Käfer über den Weg, ein relativ großer. Von der Größe habe ich den sofort als Maikäfer eingestuft, aber der sah irgendwie seltsam aus. Ja. Für die Leute unter euch, die YouTube haben, zeige ich es jetzt mal in die Kamera. Ich werde es gleich beschreiben auch noch. Ah, ja, ich habe mit einer Nahaufnahme mir das mal angeguckt, weil ich nicht begriffen habe, was mit diesem Käfer los war. Der sah nämlich aus, als wenn er einen Pelz hat. Assimiliert ist. Und das hat sich dann rausgestellt bei der Nahaufnahme, dass das Milben waren, die auf seinem Kopf und seinem Körper sitzen und seinen kompletten Körper abdecken. Also wer nach Milben und Insekten sucht, da findet man einige Insektenarten, die davon betroffen sind. Ja. Und ich habe gelesen, dass diese Milben diesen Käfer halt fressen. Ja, von innen aus. Und solange der sich noch lebt, benutzen die den als Taxi. Der läuft also durch die Gegend. Ich weiß nicht, ob sie ihn sogar steuern. Also, ja, das kann durchaus sein. Das wäre natürlich krass, ey. Dann lief da so ein Zombie-Käfer. Ja. Also ich zeig's nochmal ganz kurz. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Also auf YouTube sieht man es, hier im Podcast natürlich nicht. Aber alle Links dazu in den Show Notes. Ja. Und an der Stelle weise ich auch immer sehr gerne auf einen Song hin, der sich mit dem Thema beschäftigt. Von Karl der Gruppe Käfer. Blond, der Song Toxic. Hast du dir den angehört? Ich habe dir den Auftrag gegeben. Den habe ich mir, glaube ich, angehört. Und? Ich glaube, ich fand den gut. Ich finde leider ihren Podcast nicht gut. Ich finde ihre Songs nicht gut. Tut mir leid. Ja, es geht ja um jetzt einen speziellen Song. Aber Stefan liebt beides so sehr, dass das auch egal ist, dass es Marc nicht gefällt. Genau. Ja, genau. Wen interessiert das schon? Ob das Marc interessiert? Ja. Genau, aber ein bisschen, weiß nicht, so ein bisschen. Ich habe noch eine Sache, weil es da so reinpasst. Und zwar geht es jetzt um Pilz. Ganz kurz. Na, das passt ja wirklich. Ja. Und zwar, folgender Fall hat mit sich Z. in dem Supermarkt, den ich immer besuche, der mit L, ne? Ja. Ja, erstmal zu Netto. Wieder, genau. Erstmal zu Netto. Was hat man noch? Dann geh doch zu Lidl. Rewe lohnt sich. Ja, egal. Aldi, Gutes für alle. Egal. Auf jeden Fall war ich. KDW, bringen Sie Geld mit. Ich war in einem Supermarkt gewesen und bekam ein Gespräch zwischen einer Verkäuferin und einer Kundin mit, die offenbar ein Bier kaufen wollte. Und da sagte die Verkäuferin so zu ihr, weil die Kundin fragte, was ist mit der Eigenmarke mit Pilz? Und da sagte die Verkäuferin so, mit Pilz liegen sie eigentlich immer richtig. Und ich bin gerade in der Sekunde an ihr vorbeigelaufen und sagte im Vorbeigehen, das sagt mein Arzt auch immer. Mit Pilz liegen sie immer richtig. Aha. Sehr gut. Ja, genau. Gut, aber dann... Haben wir noch eine humoristische Einlage. Eine humoristische Einlage. Was laut Sendekonzept erwartet uns jetzt genau was? Das war jetzt schon eine Mega-Überleitung vorhin mit den Insekten. Ach, geht's jetzt weiter mit Pilz? Und wir hatten ja vorhin noch die Flohmarkt-Überleitung und die hatte ja Marc nicht verstanden. Du meinst Floh? Doch, Insekt. Ich hab's ja schon verstanden, aber ich wollte erstmal irgendwie den... Ja, hier ist ja wieder euer Assoziationspodcast und ihr dürft jetzt raten, womit wir jetzt weitermachen. Wir haben gerade über Pilz gesprochen. Richtig. Also gut. Und Marc schon über seine Füße, also Flohmarkt. Eigentlich ist schon alles geklärt. Kommen wir jetzt zu Flohmärkten. Ja. Ach so? Also, was macht man bei Flohmärkten, hat Stefan vorhin gefragt. Auf Flohmärkten verhökert man möglichst Sachen, die man selber irgendwo abgegriffen hat oder seinen alten Scheiß. Und damit meinen wir nicht eure Kinder. Und nicht eure Partnerinnen. Ja. Innen. Ihr beide nur wieder. Da gibt es natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Wer nicht gewillt oder in der Lage ist, einen Flohmarkt irgendwie zu besuchen, sich dort einen Stand anzumieten, also man muss ja selber erstmal investieren, also Geld mitbringen, damit man dort einen Stand irgendwie haben darf. Oder einen kennen, der einen hat. Dann muss man dort den ganzen Tag stehen und seine Waren anpreisen. Es geht natürlich auch anders. Also kleinanzeigen.de ist da die größte Plattform. Früher war es eBay Kleinanzeigen. Es gibt da auch noch alternative Märkte. Und, Craigslist, gibt es das in Deutschland? Bitte? Craigslist, nicht, dass ich wüsste. Das sind internationale Pendant. Zu Kleinanzeigen. Keine Ahnung. Jedenfalls bei Kleinanzeigen habe ich im Laufe der Jahre über 200 Sachen irgendwie feilgeboten und das meiste davon irgendwie auch dann verscherbeln können. Und ich selber stelle aber fest in den letzten Jahren, das wird irgendwie immer schlimmer. Es macht immer weniger Spaß. Also was ist ich? Nur ein Beispiel. Wir haben auch schon mal über so Kleinanzeigengeschichten gesprochen, aber nur mal zur Auffrischung. Ich stelle etwas rein für 50 Euro und schreibe dazu, das ist ein Festpreis. Und ich schreibe dazu, das ist nur zur Abholung. Also es wird nicht versendet. Was passiert? Jemand meldet sich und kein Hallo, kein sonst irgendwas, sondern da steht dann nur 25 Euro. Punkt. Dann gibt es andere, das alleine empfinde ich schon mal als Unverschämtheit, weil ich habe gesagt, das ist ein Festpreis. Warte, da möchte ich einhaken. Ich bin nämlich einer, der dann den Artikel von seiner Seite aus schätzt und demjenigen sagt, was ich am maximalsten denke, was es wert wäre und gebe diesen Preis mit. Also ich würde jetzt keine unverschämten 5 Euro irgendwie anbieten, sondern ist dann schon so, weil ich sage, wenn du es für den Preis nicht los wirst, für deinen Festpreis, vielleicht ist es ja dann noch. Meldest du dich dann später. Genau, und deswegen. Ja, aber das ist meine Entscheidung. Ja, ich weiß. Und derjenige, der darauf antwortet, sollte das respektieren, wenn ich da sage, das ist ein Festpreis. Entweder meldet er sich dann einfach gar nicht darauf, mit dem am liebsten wäre, oder aber sagt, er meldet sich, er ist daran interessiert und dann könnte man ins Geschäft kommen. Da kommen wir zu Punkt 2 auf meiner Liste der Unverschämtheiten. naja, das ist noch keine Unverschämtheit, aber eine ziemliche Blödsinnigkeit. Nämlich, oft kommt jetzt in letzter Zeit die Frage, sag mal, ist die Bügelpresse noch da? Wo ich so denke, so. Ja, wenn sie nicht mehr da wäre, hätte ich sie reserviert oder die Anzeige gelöscht. Mhm. Da musste ich mich schon belehren lassen, derart, dass es wohl mittlerweile Usus ist, dass die Leute ihre Sachen da verscherbeln und dann die Anzeige einfach nicht löschen. Ach echt? Da ist dann die Unverschämtheit seitens der Verkäufer. Also was soll der Blödsinn? Nun gut, lassen wir das mal da so stehen. Also jemand fragt, ist das noch da? Ich antworte nicht mit dem mir eigenen, natürlich, Klammer auf, Schwachkopf, Klammer zu, sondern sage, ja, kann gerne abgeholt werden. Mhm. Punkt. Und in den meisten Fällen wird sich danach nicht mehr zurückgemeldet. Mhm. Was soll das? Ja. Die Menschen haben also sich das verändert. Ja. Nein, das ist einfach, weil das Internet ist wie ein fahrender Zug. Du stehst auf dem Gleis und die huschen einfach immer so an einem vorbei. Mhm. Deine Ausreden holen mich nicht ab. Also ich will damit nicht sagen, dass ich das gut heiße. Danke. Aber ich will damit nur sagen, offenbar hast du das so oft erlebt, dass du es einfach auch akzeptieren musst. Ne? Nee, ein Scheiß also, muss ich. Ich habe auch schon oft gehabt, dass ich sogar Verabredungen hatte und dann sind die Leute nicht gekommen. Ja, hatte ich auch schon. Also das ist ja der Gipfel. Hatten wir ja auch schon aber im Podcast. Offenbar ist es ja so, dass die Verbindlichkeit nicht so stark empfunden wird durch dieses schnelle, einfache und halb anonyme Einstellen. Es ist einfach eine Grundregel der menschlichen Interaktion. Das ist richtig. Dass man Kommunikation wertschätzt. Bin ich bei dir? Und das ist völlig verloren gegangen. Dazu gibt es ja auch diese Bewertungsmechanismen, die eBay Kleinanzeigen hat, die ich das gar nicht so schlecht finde. Ich finde das Konzept finde ich gut. Also es ist auch gut geclustert, finde ich. Also von den antwortet schnell und so. Ja. Weil das treibt einen selber auch schon ein bisschen an, in bestimmten Bereichen zu punkten. Also ich finde, da steuern die das schon gut. Da kommt mein nächster Punkt leider. Jetzt bin ich gespannt. Weil du hast nicht immer die Möglichkeit, sondern nur stichprobenartig. Nein. Bei eBay Kleinanzeigen ist es auch schon seit ewiger Zeit so, dass du nur stichprobenartig die Leute bewerten kannst. Ah, okay. Was ich auch einen großen Rückschritt finde. Ich bilde mir ein, früher war das nicht so. Also die Kategorien waren damals noch etwas ausführlicher, glaube ich. Und man konnte wirklich alles und jeden bewerten. Und schade, dass das nicht mehr geht. Ja, Stefan, aber jetzt dein Beitrag. Naja, also ich kann dazu leider nicht viel sagen, weil ich genau, mir ist der Aufwand da auch viel zu hoch. Und siehst deswegen du, meide ich so eine Dienste. Nee. Ich finde, der Aufwand ist so mega niedrig. Ich bin erst bei eBay Kleinanzeigen dabei. Also ich war vorher bei eBay gewesen. Ne? Und das ist für mich ein Riesenunterschied gewesen. Bei mir war es auch ein bisschen die Wahrnehmung, weil eine Bekannte, die deutlich älter ist als ich, deutlich, deutlich älter, die hat mir mal erzählt, dass sie so Zeug bei Kleinanzeigen verkauft. Mhm. Und da war ich total verwundert, weil ich mir nicht bewusst war, dass sie einen Rechner hat. Dann hat sie gesagt, nehme mein Handy, mache ein Foto, schreibe den Text dazu, online fertig. Ja, das ist und das ja fand einfach, ich so unkompliziert, dass ich tatsächlich mich auch mit dem Thema näher beschäftigt habe. Mhm. Und dann über einen relativ großen Zeitraum den Hausrat ins Netz gestellt habe und im Monat so 40 Euro somit da meine Zielgruppe war jetzt eine dankbare, weil es da oft um Kinderzeug ging, also um Spielzeug und so. Da hast du dann als Klientel eben verantwortungsvolle das junge Eltern. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Kriterium. Und das ist dann nochmal was anderes. Ja. Hochpreisige Sachen wäre ich auch vorsichtig. Also da irgendwie ein iPhone für 1.000 Euro zu verkaufen, da zieht man, glaube ich, dann auch tatsächlich die falschen Leute an. Also da wäre ich wirklich vorsichtig. Und ich habe aber auch schon gute Schnapper gemacht, wo Leute halt bestimmten Dingen gar keinen Wert beimessen wie ich. Ich bin mal wegen 2 Euro von Marienfelde nach Lichtenrade gefahren, weil ich so einen Klapphocker haben wollte, der bei Amazon neu halt einen Zehner kostet. Und dann dachte ich mir, meine Fresse, für 2 Euro fahre ich da schnell mit dem Bus hin, habe so ein Dreibein, was ich so Campinghocker-mäßig immer mit mir rumschleppe. Nein, so wie heute. Ja, also klar, da hat, glaube ich, jeder andere Ambitionen und andere Ziele. Aber ich weiß nicht, also ich habe damit... ich finde schon erstaunlich, dass es kostenlos ist komplett. Also eBay, selbst eBay kostet ja wohl nichts mehr, glaube ich. Für eBay Kleinanzeigen kostet keinen Cent. eBay also Kleinanzeigen.de ist und komplett kostenlos. eBay, es heißt ja nicht mehr eBay Kleinanzeigen, das gehört nicht mehr zu eBay. Ein schwedisches Unternehmen, wenn ich richtig... Nee, ich glaube... finnisch oder norwegisch? Naja, okay, auf jeden Fall irgendwas Nordisches. Ja. Da kann ich mich zu einbringen, in meiner mir ureigensten Art und Weise, indem ich sage, ich weiß es nicht. Ja, das ist danke nicht für deinen Beitrag. Aber ich möchte behaupten, dass eBay jetzt auch ganz stark Werbung gemacht hat, dass sie für privat kostenlos sind. Mhm. Ja, irgendwas war da. Stimmt. Ja, vorher war ja mit Einstellgebühr und sowas, wobei ich die Preise auch okay fand, weil bei eBay Kleinanzeigen würde ich halt, wie gesagt, nicht alles verkaufen. Mhm. Und hoherpreisige Artikel, dagegen eine Gebühr zu sagen, das ist mindestens so und so viel Euro wert, dann hast du diese Diskussion mit dem Festpreis gar nicht. Mhm. Das fällt ja bei eBay komplett weg. Ja, da bin ich bei dir. Wenn man es schafft, einen niegelnagelneuen 500-Euro-Schein für 600 Euro zu verkaufen, dann kann man auch mal 60 Euro an eBay abgeben. Ich kann mich erinnern, meine Mutter macht sehr viel bei eBay und ist schon etliche Jahre her. Die sammelt halt viele Postkarten, ne, und guckt dann auch bei eBay nach. Hat die dich nicht auch daher? Nee, mich hat ja der Storch vor die Tür gestellt. Ja. Günstig abzugeben. Genau. Und dann genau die Story, was Marc vorhin meinte, ne? Also irgendwie günstig Postkarten ersteigert. Und ja, dann gab es dann halt die Mail vom Verkäufer, tut mir leid, beim Putzen im Putzeimer gefallen die neuen und die schönen Postkarten. Das sind dann genau so eine Sachen, ne? Ja, natürlich, die Katze hat drauf gepisst. Richtig, genau. War bei meinen Hausaufgaben früher auch immer so. Ja. Ich habe aber tatsächlich nach Verkauf auch schon so eine Panne selber gehabt. Ja. Und zwar. Oder erlebt, selber gehabt habe ich sie nicht, aber ich habe sie mit dem Preis nicht zufrieden sind. Nee, ich verschicke dann immer über den Postanbieter mit H. Hermes? Hallo Post, nee, Hermes, ja. Kann sein, weiß nicht genau, irgendeinen. Aber auf jeden Fall ist es da so, ich habe so Statuen, so Porzellanzeugs oder so, also nicht Porzellan, so Gipsfiguren. Also was man so Stehrümpchen, wie du es sagen würdest, nur in riesig. Staubfänger. Genau, so eine Staubfänger habe ich da verkauft. Und Leute fanden es geil und haben es halt gekauft. Und dann schickten die mir mal Fotos, dass es halt kaputt angekommen ist. Aber ey, überhaupt kein Thema. Hermes hat immer den Preis wieder erstattet. Okay. Wobei man nur sagen muss, lag als Transportkosten lang bei 4 Euro und der Verkaufswert unter 30 Euro. Aber es war immer nie ein Thema gewesen. Hm. Und das fand ich schon echt einen geilen Service. Schade, dass es kaputt gegangen ist, aber schön, dass sie sich dann wenigstens auch darum kümmern. Und das war ja früher auch noch so, wo man Sendungen noch nicht tracken konnte, ne? Dann war die halt auch teilweise verschwunden. Das gab es natürlich auch alles, konnte man halt nicht nachweisen. Ne? Ist heute natürlich ein bisschen anders, es hat sich alles ein bisschen geändert, aber ich glaube, ja, so wie Marc auch berichtet hat, die Menschen verändern sich und und die Wurftechnik der Logistiker auch. Genau. Ja, also die Hemmschwelle ist, glaube ich, anders und der Respekt ist auch ganz anders als früher. Machen wir den Kreis zu, kommen wir zurück zum Anfang. Mhm. Warum schneide ich das Thema an? Weil ich geradezu verzweifelt bin als jetzt langjähriger Verkäufer. Mhm. Kaufen tun wir da eigentlich so gut wie nie was, aber verkauft haben wir da schon eine ganze Menge. Und in den letzten Monaten und Jahren ist das so schleppend, das macht einfach keine Freude mehr. Und deswegen wäre jetzt meine Frage an euch da draußen und an euch, meine lieben Mitmoderatoren, gewesen. Kennt ihr eine der gängigen Alternativen? Ich nenne mal Spock, Markt.de, Rebuy, Momox. Nee, ich würde da mal nach Zielgruppengröße gehen und würde deswegen wahrscheinlich immer wieder bei Kleinanzeigen landen. Es kommt ja darauf an, was man verkauft. Ne? Es gibt ja verschiedene Bereiche im Leben, wo man Sachen loswerden will. Ich zum Beispiel habe mir angewöhnt, wenn ich jetzt irgendwie Klamotten loswerden will oder ich bin zurzeit dabei, mein Wohnzimmer so ein bisschen auszusortieren. Ne? Habe ganz viel Bettzeug auch aussortiert. Und das habe ich zum einen in diese Kleidercontainer gepackt. Ne, natürlich ordentlich gut verpackt halt, und auch natürlich alles nur, was gut ist. Du weißt schon, dass sie damit Geld verdienen, ne? Dass es nach Afrika geht und da auf Märkten verkauft wird. Kannst du dir mal Dokus angucken dazu. Und nun? Ja. Also man sagt, ich bin's sollen los. Sie doch. Ich bin's los. Ja, okay, und also das ist das eine. Also wobei, da muss man auch sagen, da gibt es natürlich auch Unterschiede. Ne? Gibt es verschiedene Anbieter. Ich glaube, auf manchen sind rote Kreuze drauf, die auch gar nicht so gemeint sind. Ja, das kann durchaus sein. Und andere Sachen gebe ich halt, zum Beispiel haben wir hier in Lichtenberg am Bahnhof so eine Obdachlosenunterkunft. Das klappt auch ganz gut, die freuen sich immer. Und ich weiß, ich bin's los und jemand kann es noch gebrauchen. Das ist ja auch ein gutes Gefühl. Ich fasse das mal mit eigenen Worten zusammen. Ja. Du verkaufst nichts. Richtig. Du gibst das ab. Ich will damit bist du aus der Nummer aus thematisch eigentlich komplett raus. Genau. Aber für uns ist das keine Alternative. Das kann ja also sein. Also für mich ist die ist Kleinanzeigen die Alternative für Kleinanzeigen. Aber ich finde es auch mega unkompliziert. Also du stellst das zum Preis, aber du brauchst das, wenn du nur noch Ärger damit hast und dann die Geschäfte einfach nicht laufen, muss man sozusagen. Also auf Quoka war damals ja die zweite Hand, ja, quasi Prä-Internet, also vor dem Internet hat man sich damals eine zweite Hand gekauft, das war so eine zweimal in der Woche erscheinende Zeitung. Genau. Gibt es die kennt man noch? Zweite Hand selber gibt es, glaube ich, nicht mehr, aber es gibt, wie gesagt, diesen digitalen Nachfolger, Quoka.de. Ja, okay. Und Quoka war eigentlich auch meine Alternative der Wahl, bis ich festgestellt hatte, also wenn was geht, dann nur auf Kleinanzeigen.de. Aber mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich sage, ich muss den Alternativen unbedingt noch eine Chance geben und wollte einfach mal nach Erfahrungen da fragen. Wie gesagt, ihr da draußen, vielleicht könnt ihr mir diesbezüglich ein bisschen helfen. Oder zumindest könnt ihr mir Leute vermitteln, die tatsächlich ernsthaft etwas von mir kaufen wollen. In den Outtakes wird Marc dann nochmal alles zum Besten geben, was er aktuell verkauft und wie viel es kostet. Die Links durchgeben, genau. Sehr gerne. Das sind, glaube ich, jetzt muss ich mal ganz kurz nachgucken. Schick mir mal rüber, vielleicht kann ich ja was davon gebrauchen. Marc, meine allgemeine Frage? Gleich. Ist auch dieses Ding aus den Staaten dabei, was so lange gebraucht hat, bis du gekommen bist, was den Wecker vergrößert? Das habe ich immer noch, das finde ich nach wie vor toll. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aktuelle Posten habe ich momentan zu verkaufen. Da ist eine Dampfbügelpresse von AEG, original meine Winterschuhe. In den Outtakes, nicht jetzt. Naja, das hätte doch Stefan jetzt so entsprechend rausnehmen können. Ach so, meinst du? Nein. Wir sind live on tape. Aber es ist für dich schon ein Geschäft, was sich lohnt, oder ist es dann doch eher ein Frust- und Verlustgeschäft? Also ein Verlustgeschäft ist es auf jeden Fall und Frust ist es auch zunehmend. Wenn du Zeit gegen Geld tauscht, dann ist es wahrscheinlich ein Verlustgeschäft. Ja. Ich habe es mir auch mal durchgerechnet, wie gesagt, 40 Euro im Monat war mal ein gutes, ist gut gelaufen. Aber dafür musst du die Artikel fotografieren, musst eine Beschreibung zu machen, musst sie einstellen. Und ich habe sie auch regelmäßig, weil die stehen ja nur eine Weile im Netz, die verfallen ja dann die Anzeigen, ich habe sie auch regelmäßig neu eingestellt. Schon auch ein Arbeitsaufwand, aber... Ich habe mir mal gesagt, ich mache es nicht wegen der 40 Euro, weil deswegen lohnt sich es garantiert nicht, sondern eher wegen der Nachhaltigkeit. Okay. Weil ich habe ein Problem damit, das wegzuwerfen. Und es ist schon schade, dass wir in einer Welt leben, in der wegwerfen, die wahrscheinlich die Alternative wäre. Genau. So ist es. Ja. Ich bin auch nicht besonders ungeduldig, was diese Kleinanzeigen-Geschichten angeht. Ich sage zu Tina immer, die ist eher die Ungeduldige. Und ich sage immer zu ihr, wir haben einen langen Atem. Ich habe hier, meine Winterschuhe habe ich jetzt irgendwie schon 6-mal eingestellt. Das läuft dann immer 4 oder 8 Wochen. Drauf geschissen. Ja, aber Schuhe ist auch schwierig. Ist das so? Ja, weil du hast ich habe sogar schon jemanden gehabt, der ist zu uns nach Hause gekommen, hat sie anprobiert und hat dann festgestellt, das sind doch Schuhe. Oh, die kleinen. Ja, das haben Sie doch in einer anderen Größe? Genau. Dann kann ich mal gucken. Sie haben nur da, stehen doch noch ganz viele. Genau. Also ich nehme die hier. Ganz trauriger Sketch war irgendwie der quasi Nachlass von meiner Mutter, die ja letztes Jahr verstorben ist im November. Und die hatte sehr, sehr viele Schuhe. Wir haben, glaube ich, 20 Paar Schuhe irgendwie eingestellt. Wir haben davon ein Paar verkauft. Und auch nicht bei Kleinanzeigen, sondern dann irgendwie eine Arbeitskollegin. Du, Schuhe finde ich, also das ist ja bei Kindern immer so ein Thema, weil die relativ schnell rauswachsen. Ja, ja. Und da sagt man eigentlich, dass man Schuhe nicht gebraucht kauft, weil du hast ja deinen eigenen Gang und der Schuh nimmt das ja auch an. Die Schuhe, die wir verkauft haben, die 20 Paar von meiner Mutter, die waren quasi alle ungetragen. Nagelneu. Sehr gut. Ja, aber... Aber danke für den Hinweis, der ist natürlich valide. Ich hatte mal so eine, wie heißt diese Schuhe mit dieser runden Sohle? Schuhe mit runder Sohle? BTM oder so. Ja. Kennt ihr nicht? Müsst ihr mal im Nachgang gucken. Eine runde Sohle? Es gibt Schuhe, die haben eine gebogene Sohle. Jetzt werden einige Leute sagen, oh Gott, na logisch. Ach so, du meinst bekloppten Schuhe. Nein. Nee, ich weiß nicht, wie die heißt. Diese Schuhe hatte ich mal gehabt. Ich doch im Zirkus gesehen. Da hast du doch 2 davon drin. Ich habe die einmal getragen und du hast ja so einen wippenden Gang von. Natürlich. Weil du dass ich die dann tatsächlich auch bei eBay verkauft habe, aber ich hatte sie... Feigling. Wie deine Mutter. BTM heißen die, glaube ich. Warte, ich gucke. BTM-Schuhs. Nee. BTM, Betäubungsmittel. Schuhe, BTM. Warte. Nee, nicht, dass ich was falsch sage. Schuhe. Die Schuhe mit dem wippenden Gang. Mhm. Die auf jeden Fall, könnt ihr nach googeln, das verlinkt man nicht in den Shownotes. Nicht, auf keinen Fall. Ey, was willst du da verlinken? Den Verkäufer von vielleicht meine alte eBay-Kleinanzeige? Das habe ich dir ja doch noch. Die schon rausgenommen ist. möchte meinen, die heißen BTM. Ja, die heißen BTM. BTM. Nee, MBT, sorry. Ah, MBT. Ist also ähnlich. MBT. Gut, dass wir es geklärt haben, ja, bevor ihr falsch googelt. Genau. Gut. So. Wie sieht's aus? Sind wir schon bei der Pause angelangt? Ich denke schon. Weil ich, ne? Ja, ich schau mal nach. Ah, gut. Ja. Ja? Ja. Wir haben schon gerätselt, wie lange die Zeit ist. Jetzt bin ich gespannt. Machen wir wieder Live-Pause? Nee, wir machen Live-Pause, ja, weil ich... wir hören ja den Song auch zum ersten Mal. Genau, weil es natürlich einen Song gibt und ich würde den... Der KI-Song. Bitte von mir. Im Hintergrund laufen lassen. Genau. Der ist wieder mit der KI gemacht. Von Studio.com. Mhm. Und ich würde sagen, wir hören mal rein. Der ist richtig gut. Oh, der ist ja peppig. Fetzig. Ruhe bitte. Er hat ein längeres Intro, weil ich eigentlich dachte, der läuft unten schon so langsam. Ah, okay. Aber so, jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt kommt. Song ich glaube, der Song AI war für mich, ja. Dankeschön. Ja. Ja, und ganz anders als der von Marc, ne? Also auch so vom, von der Art. Vom Vibe, ja. Das, ja. Das war auch zu erwarten. Wobei man, wenn man mit der KI sehr viel arbeitet, ja, irgendwann auch merkt. Da hast du den Dreh raus. Nee, dass sie halt nicht diese mega Bandbreite. Es ist halt so, immer so, du guckst in irgendwas rein, denkst ja, oh, ist ja das umfangreich. Und dann kriegt man mit, dass sich wiederholende Muster vorhanden sind. ChatGPT hat man am Anfang auch gesagt, oh, wie geil der und sagt so. Ja mal dasselbe, und ja, dann irgendwann stellt man fest, es ist jetzt gar nicht mehr so erstaunlich. Weil es alltäglich ist und also man hat sich dran gewöhnt, ne? Und da gibt es nichts, ja, Überraschendes mehr sozusagen. Aber echt cool. Ich bin nach wie vor, ja, schwer enttäuscht. Von ChatGPT? ChatGPT, ja. Okay. Wobei ChatGPT ein neues Feature hat. Genau, pass auf. Ja. 4O gibt es ja jetzt. Pass auf, Kopfhörer, choose a voice. Achso. Alles davor. Warte, es connect. Hallo ChatGPT, wir sitzen hier gerade zu dritt und machen einen Podcast. Möchtest du unseren Zuhörern etwas sagen? Hallo, klar, gerne. Grüße an alle Zuhörer des Podcasts. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Zuhören und lernt vielleicht auch etwas Neues. Alles klar. Hallo, natürlich, gerne. An alle Zuhörer. Okay, ihr merkt schon, er kann auch alles doppelt erzählen und hat einen leicht britischen Akzent. Der ist neu. Gestern war es noch alles anders. In der freien Variante? Oder ist ja, das ist die ChatGPT-App von, wichtig, von OpenAI. Also das gibt natürlich noch ein paar Anbieter, die so selber was programmiert haben und gegen Code dann. Ne? Mhm. Und die hat jetzt ein Kopfhörersymbol und dann kannst du mit dem sprechen. Geil. Was geil ist, das Gesprochene wird in Text umgewandelt, siehst du dann noch in deinem Account und die Antwort spricht er dir vor. Und das finde ich schon richtig, richtig Wer cool. Wer hat es gesagt damals? Ja, aber das war ja abzusehen, nee, dass natürlich. Du dich damit unterhältst. Ja. Und unser AI-Frontmann Ben hat mir auch einen anderen Tipp noch gegeben oder hat mir gezeigt, was ChatGPT gerade noch rausballern will, dass du mit der Kamera was filmst und ChatGPT erklärt was dazu. Oder OpenAI erkennt, was auf dem Bild ist, kann die Situation, was es sieht, einschätzen und daraus einen Kontext bilden. Beispiel war gewesen, dass jemand zu ChatGPT sagte, du, guck mal, was mache ich denn gerade? Und zeigte sein Setup, Mikrofon, Kamera, und da meinte ChatGPT wohl so, du zeichnest gerade irgendwas auf, du nimmst ein Video auf. Geht's da um mich? Ja. Abgefahren. Und ich habe gerade auch die Präsentation von Google gesehen. Da war auch AI das Hauptthema. Und Google hat genauso was Ähnliches vorgestellt. Ich weiß jetzt, Gemini. Gemini ist das nicht. Die haben ja 1000 Namen für ihre verschiedenen Dinger. Es gibt hier Vio, das ist irgendwas die mit Video. Die haben verschiedene Abstufungen auch, ne? Genau. Genau, und das eine ist auch mit Kamera und da filmt auch jemand was und sagt so, wenn du wenn du einen Radiolautsprecher siehst, dann sag Bescheid. Und dann filmt er so, sagt er, halt, stopp, da ich sehe einen. Okay, ja. Stark. Ja, also wenn man sich überlegt, was das da jetzt kombiniert. Ich stelle mir das auch vor, wenn du zum Beispiel blind bist, dann sind es doch richtig geile Hilfsmittel, ne? Du bist unterwegs und der sagt dir, was gerade zu sehen ist, was da in der Nähe ist oder so, ja, um dich zu orientieren. Ja. Cooler Anwendungsfall. Ja. Ich bin immer noch dabei, alten Leuten das Leben ein bisschen zu verschönern, denen irgendwie so einen Bot hinzustellen, mit dem sie sich unterhalten können. Ein Alexa. Ja, zum Beispiel, aber ich muss jetzt ehrlich sagen, Alexa, und jetzt glaube ich, wird der Unterschied dann auch klar zwischen KI und KA. KI, keine künstliche Ahnung. Intelligenz, und KA ist künstlicher Assistent. Ach so. Ich dachte, keine Ahnung. Ich dachte, die verschmilzen miteinander. Ja, wird. Ja, natürlich. Das kommt auch. Also, gibt es noch kein Alexa-Skill von OpenAI? Bestimmt. Also, ich habe keine Alexa, weiß ich nicht. Also, ich finde. Spracherkennung und Wortausgabe von einem Textsystem, das ist so naheliegend heutzutage. Ja. Das ist ja nur eine Frage des Tempos. Wie schnell kann deine Aufnahme an den Server geschickt werden, umgewandelt, entschlüsselt, beantwortet und als Sprache zurück? Das ist ja, das ist ja eigentlich nur, wo es hängt. Krass. Also nochmal zu der KI-Song-Generierung zurück. Da ist mir nämlich aufgefallen, wir hatten zum Beispiel das Geburtstagskind in Bonn, ist Udo Lindenberg-Fan. Ja. Und ich habe dann die Idee gehabt, dann sag doch der KI mal, mach doch im Style von Udo Lindenberg. Das macht sie aber nicht, weil die sagt, sie kann keine realen, existierenden Sachen nachmachen. Ich sag mal so, das ist so ähnlich wie die Geschwindigkeitsdrossel bei so einem E-Scooter. Ja. Er kann mehr. Aber und die AI kann es auch. Nicht. Und bei Udio ist es wohl sogar so gewesen, dass es versucht hat, an so bekannten Musikern, ich weiß jetzt nicht, ob das auch für den deutschen Markt funktioniert hat, da abzuleiten, was für eine Musikrichtung machen die. Und quasi, und das ist wie Udio auch funktioniert, wenn du irgendwas reinschreibst, dann versucht der einen eigenen Prompt zu erzeugen, basierend auf deinem Text. Ah, okay. Das heißt, er prozessiert deine Eingabe nochmal in eine für ihn verständlichere oder in eine Sprache, wo er ein besseres Ergebnis erzielt. Und bei Künstlern war es so, wo so, dass dann eben aus dem Künstler einfach Sets von Begriffen gemacht wurden, die den Künstlernamen rausnehmen, aber den Stil des Künstlers beschreiben. Das ist bei den, bei Midjourney, nee, nicht bei Midjourney, bei Playground AI habe ich es gesehen. Die haben ja auch so eine Text-to-Image, also Bildgenerierungssoftware. Und da ist nämlich auch so, du konntest da einen Künstler auswählen. Und ich glaube, die haben auch im Hintergrund dann umgewandelt, wie dieser Künstler zeichnet und versucht, den Stil quasi so nah zu beschreiben. Also sehr spannend und man entdeckt da immer wieder neue Möglichkeiten. Ja, die Herausforderung ist, glaube ich, wirklich, die AI richtig anzusprechen. Und das ist ja das Thema Prompt Engineering. Und wir werden es noch miterleben, glaube ich, die ersten Jobanzeigen, wo Prompt Engineers gesucht werden würden. Ja. Werden sein. Darüber sprechen wir schon seit etlichen Folgen. Genau. Irgendwann sind wir hier zu viert im Podcast. Ja. Stefan, ich glaube, du bist jetzt schon zu viert. Okay. Ich hatte jetzt tatsächlich beruflich den Fall gerade. Da geht es darum, dass gesprochene Artikel ins Netz gestellt werden sollen. Mhm. Und dazu soll die Stimme der Person, es geht, also die Person ist mit dem Unternehmen verbandelt. Also das ist jetzt nicht der missbräuchliche Nutzen, aber es soll die Stimme dieser bestimmten Person genommen werden und die AI soll dann halt einfach in der Stimme dieser Person den entsprechenden Textbeitrag machen. Okay. Ja gut, das soll das gibt's ja schon. Ja. Ja, richtig. Ja. Das ist schon fast eigentlich Standard, möglicher Standard. Ich weiß jetzt nicht genau, was der Sinn jetzt so ist, dass die Person das nicht selber einliest. Keine Zeit. Findest du es geil, wenn du nicht zum Podcast kommst, sondern der Podcast in deiner Stimme automatisch gesprochen wird? Er weiß ja nicht, was ich sagen will. Richtig. Aber ist doch bei mir jetzt. Aber sie sagt dann irgendwas. Ich bin doch gar nicht hier. Wir haben ja diesmal den Videobeweis. Ach ja, stimmt. Hatten wir eigentlich die Kontaktmöglichkeiten schon mit der Webseite? Nee, weil wir in den Song reingesprochen haben am Ende. Den müssen wir dann nochmal bringen, die Kontaktmöglichkeiten. Also vielleicht können wir es auch heute weglassen. Man braucht ja nur auf erst die Stadt und dann das berlin-podcast.de gehen. Nee, also wirklich. Und da findet man ja alle möglichen Verlinkungen und Kontaktmöglichkeiten. Genau. Und wie man Spotify und Co. benutzt, das brauchen wir euch ja Gott sei Dank nicht mehr erklären. Genau, ne? Ja, so ist das. Ja, schön. Spannende Themen, moderne, aktuelle Themen auf jeden Fall, ne? Ja. Also von daher sehr cool. So. Ja, mal gucken. Genau. Gut, dann würde ich sagen, mal knallhart mit den Filmtipps weiter. Genau, versuch mal einen guten Übergang. Ich würde sagen, das war genau unser Übergang. Ach so, okay. Die müssen zackiger kommen. Na klar, logisch. Wir leben in so einer schnellen Zeit. Richtig, da haben wir keine Zeit für Übergänge. Ich habe einen Filmtipp von 1970. Von 1970? Donnerwetter. Ja. Okay. Da bin ich auch mal zwar, gespannt. In der WDR-Mediathek, das Millionenspiel. Ja. Okay. Ein richtig, richtig guter Film, bisschen angelehnt an. Angelehnt stimmt nicht, weil er ja viel älter ist, an Running Man. Mhm. Also es geht, ist eine deutsche Produktion. Und die Leute haben damals gedacht, das wäre Wirklichkeit. Und ich glaube sogar, es sind Aufnahmen in dem Film, nämlich, wo Publikum befragt wird im Zuge des Films. Mhm. Also es wird so aufgezogen als eine Spielshow. Und ich glaube, die Leute dachten wirklich, dass es echt ist, die da saßen, weil sie werden dann interviewt und die reagieren so natürlich. Das kannst du als normaler Mensch einfach nicht faken. Also halbdokumentarisch irgendwie so. Mhm. Also die O-Töne haben wirklich voll, also das waren echte Menschen, das waren keine Schauspieler. Knaller. Ja, mit Didi Hallervorden. Ah, okay. Und wie alt war er damals? Dieter Thomas Heck. 1970, ich kann dir nicht sagen. Dieter Thomas Heck als Moderator. Super. Ja, der hat die Show moderiert. Kann man sich wirklich geben. Mhm. Ist ja mal schwierig, so alte Dinge, alte Kamellen sich anzugucken und die heutzutage noch gut zu finden. Ich habe den weggeguckt. Also der ist mir wirklich so unter den Augen weggeflossen. Mhm. Und das Krasse ist, dass er so realistisch mit dem Heute eigentlich ist. Also was so auch die Mediengeilheit angeht. Mhm. Also ja, im Prinzip, um es kurz um nicht so viel zu spoilern, es geht darum, dass jemand an einer Show mitmacht, bei der er von echten Gangstern gejagt wird und die müssen ihn erschießen. Okay. Na, nicht wirklich Gangster, aber das sind so quasi Gegenspieler, dachte ich. Ja? Das sind Kriminelle. Und das Interessante ist, es gibt eine Situation, da sind ja auch die Außenreporter, also wieso Wetten das, ne? Dass Dieter Thomas Heck im Studio und ein Außenreporter. Mhm. Und der Außenreporter spricht dann mit denen und sagt dann so, und wie ist das, haben Sie den jetzt schon gefunden und so. Und dieses Interview erinnert mich so an Gladbeck, erst Jahre später war. Mhm. Ne? Also würde deswegen unbedingt angucken. Ah, interessant. Richtig guter Film, kann ich empfehlen. Mhm. Sag nochmal. Das Millionenspiel im WDR. Hm? Von 1970? Von 1970. Ja, krass. Für Lau. Für Um. Für nix. Ja, schön. Hast du was, Marc? Ich habe jetzt auf die Schnelle... Dann leg ich einen nach, dann kannst du suchen. Und dann auch für Lau in der ARD-Mediathek ganz frisch. Player of Ibiza. Gemacht von der Produktionsgesellschaft Kleine Brüder, die bekannt ist für Discounter, also das war so das große Ding, mit dem groß geworden sind. Mhm. 25-jährige junge Menschen, die eben auf ihre Art und Weise Filme und Serien machen und das ist wirklich richtig gut. Ist so Mockumentary-mäßig. Mockumentary. Also ne, das kommt drüber wie echt, ist aber komplett alles gefaked. Ach so, gestellt, ja. Und erinnert so ein bisschen an so TV-Shows wie Temptation Island oder sowas. Also so. Oh, aber es ist wirklich so, es ist so gut gemacht. Die nehmen die nehmen die Realität so cool auf die Schippe, dass es nicht drüber ist, sondern eben sehr unterhaltsam. Mitspielen tut unter anderem Bruno Alexander. Das ist einer von den kleinen Brüdern, den man aus Discounter auch als Titus kennt. Und der durch die Pfefferkörner als Kind vielleicht bekannt erlangt hat. Das kenne ich, Pfefferkörner, ja. Und das finde ich so cool. Der ist halt mit Gesellschafter, Geschäftsführer, keine Ahnung, von dieser Produktionsfirma. Ja. Also ihm gehört die mit. Und die stehen halt nicht nur für Discounter, sondern eben auch für andere Produktionen dann mit vor der Kamera. Und läuft ja alles ohne Drehbuch. Ich weiß nicht, wie es bei Player of Ibiza ist. Das heißt, das ist alles auch relativ spontan und hat deswegen auch eine sehr hohe Natürlichkeit. Und auch mitspielen tut einer der beiden Zwillinge von Kleine Brüder. Ich weiß jetzt nicht, ob Emil oder Oscar, was ich schon so geil finde. Du hast Zwillinge und nennst sie Emil und Oscar. Ja, Emil und Oscar haben Belten. Ja, also kann man sich auf jeden Fall geben. Guckt euch vielleicht, wie immer, eine Folge an. Und wenn es geil ist, dann guckst du ja auch weitere noch. Genau. Hier habt ihr es gehört. Ja. Ja. Das ist auch immer ganz wichtig. Ihr habt das zuerst gehört, ne? Richtig. Ne? Gut. Ja. René hat viel Zeit zum Mediathek gucken. Ja. Ja. Nee, das ist heißt so die letzten Wochen. Eishockey-Saison ist ja vorbei. Das außerdem, ja. Obwohl, jetzt ist die WM. Gucken wir nicht so. Ach so, okay. Läuft gerade nicht so gut. Das kannst du laut sagen, ja. Da merkt man, dass die Leute in Schweden besser Eishockey spielen können als Deutschland. Nicht nur in Schweden, ja. Ne? Also von daher, naja. So ist das. Hast du was gefunden, Marc? Oder sollen wir einfach zur nächsten Sektion überspringen? Ja, zur nächsten Sektion über. Ich habe den Film No Hard Feelings gesehen mit dieser Schauspielerin, wo ich gerade nicht auf den Namen komme. Liegt mir auf der Zunge. Die hat gespielt bei dem Film, wo ich gerade nicht auf den Namen komme, dieser Dreiteiler. Und ich weiß auch nicht mehr, ob es gut oder schlecht ist. Und die Tribute von Jennifer Lawrence aus Die Tribute von Panem. Ja. Die spielt damit. Okay. Und was kann ich über den Film sagen? Also sie braucht dringend Geld und lässt sich dann engagieren von einer Familie. Die soll aus dem Jungen sollte mehr oder weniger einen Mann machen. Die soll ihn irgendwie daten, weil die Eltern sagen, der sitzt irgendwie nur in seinem Zimmer und der hat keine echten Freunde, geschweige denn mal eine Freundin. Und dann nimmt sie sich dessen an und versucht es dann irgendwie erst so auf ihre Art, stellt dann aber fest, der ist eigentlich ganz liebenswert und naja, mehr will ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Mhm. Es ist ein nettes Popcorn-Kino, war das. Ein lustiges Filmchen. Auf welcher Plattform? Das, glaube ich, haben wir bei Netflix gesehen. Also, muss ja auch gucken, bei Netflix irgendwas, wo wir den Namen nicht wissen. Ich bin mir nicht sicher. No Hard Feelings. Ich glaube, den hatten wir schon mal vorgestellt, ne? Was? Nee. Aber wir können den... Da muss ja richtig gut sein, wenn den zweimal vorstellt. Irgendwie kam mir das bekannt vor oder das war ein ähnlicher Film. Aber ist ja egal, doppelt ist ja auch gut. Filme, die sind doch alle ähnlich. Kennst du einen, kennst du alle. Außerdem, vielleicht hat man die entsprechende Folge gar nicht gehört. Wir werden uns doch nicht die Mühe machen, rauszusuchen, wo es jetzt gewesen ist. Ja, das machen wir nicht. Ne? Gut. Sehr cool. Dann mein Zettel. Warte mal, ich muss gucken. Ich habe ja... Das ist ein Witz. Ja, nee, ich habe auf dem Zettel auch nichts mehr stehen, was von Bedeutung wäre. Okay, wir hätten nämlich noch zwei größere Themen gehabt, aber jetzt rennt uns die Zeit davon. Könnt ihr euch also auf die nächste Folge freuen. Genau. Aber da wollen wir noch nicht verraten, worum es geht. Lasst euch überraschen. Richtig. Ja, dann machen wir einfach nahtlos weiter mit einer der letzten Kategorien für heute. Wir kommen zum Witzbattle. Und ich bin gespannt, was du heute... Genau, ich habe nur einen Witz heute, dafür einen etwas längeren. Ach, so lange soll er auch nicht. Dünn. Also gehst nach Zeit bei dir, ja? Genau. Da könnt ihr beide heute mal den ersten Platz unter euch ausmachen. Ich habe ein paar Flachwitze, also die sind auch nur kurz. Okay, dann werde ich heute an die Wand spielen. Na dann, dann würde ich mal sagen, Marc fängt jetzt mal an. Nehmt euch Zeit, hört zu. Ich lese. Ja. Erzähl doch einfach jedes Mal. Text. Ein Mann will die Katze seiner Frau heimlich loswerden und beschließt, sie auszusetzen. Er nimmt sie mit ins Auto, fährt 20 Häuser weit, setzt die Katze aus und fährt wieder heim. 10 Minuten später ist die Katze dann auch wieder da. Na gut, denkt sich der Mann. War vielleicht ein bisschen kurz die Strecke. Setzt sich wieder mit der Katze ins Auto, fährt so 5 Kilometer weit, setzt sie wieder aus. 20 Minuten später ist die Katze wieder zu Hause. Jetzt reicht's, denkt sich der Mann. Nimmt die Katze, fährt mit ihr 20 Kilometer weit durch den Wald, über eine Brücke rechts, links und setzt die Katze dann schließlich mitten im Wald auf einer Lichtung aus. Eine halbe Stunde später ruft der Mann zu Hause an. Schatz, ist die Katze da? Ja, warum? Hol sie mal ins Telefon, ich habe mich verfahren. Ja, genau. Hab ich geahnt. Okay. Vor Gericht. Sie wissen, warum Sie vorgeladen wurden? Nee. Uns liegt eine Anzeige vor, dass Sie polygam sind. Das ist eine Verleumdung. Wer erzählt denn so einen Quatsch? Na, Ihre Frau. Welche? Mhm. Mit Ansage. Mit Ansage. Okay. Okay, pass auf. So ähnlich wie Marc sein Witz mit der Katze. Wo ist denn deine neue Uhr hin? Ah, ich glaube, die geht vor. Die ist bestimmt schon zu Hause. Knaller. Sag mal, ne? Willst du denselben Witz jetzt nochmal erzählen? Ja, genau. Sehr gerne. Du kannst es nochmal. Nee, dann übernehme ich. Ja. Büro, Telefon klingelt. Zur Mittagszeit, ja? Mhm. Welcher Vollidiot ruft denn hier mitten in der Mittagspause an? Sagen Sie mal, was ist denn das für ein Ton? Hier spricht der Konzernleiter. Oh, wissen Sie eigentlich, mit wem Sie sprechen? Nee? Na, da habe ich ja noch Glück gehabt. Genau. Ja, sehr gut. Ein Klassiker. Gut. Was steht auf dem Herd? Und keiner darf es wissen. Top Secret. Top Secret. So, Marc. Ah ja, du weißt ja heute nicht vorher. Das ist Routine, ne? Das ist so Gewohnheit. Irgendwie komisch. Okay, Achtung. Zum Glück habe ich es vorher gesagt. Ja. Die Kassiererin zieht im Supermarkt die Artikel übers Band, ne? Ist am Ende angelangt, guckt den Kunden an, sagt so, ja. Na, Single? Und der, nein. Ja krass, haben Sie es am Einkauf erkannt? Nee, an deinem Gesicht. Den habe ich schon erzählt. Ja. Da war ich aber wahrscheinlich. Den hat doch, wie heißt der Comedian, der immer so eine hohe Stimme hat? Hohe Stimme? König. König, Johann König hat Johann den erzählt König. Und die Auflösung war nicht an deinem Gesicht, sondern weil du hässlich bist. Richtig. Ja, ich wollte. Aber du wolltest ihn natürlich meine persönliche Note geben. Genau. Aber er war gut. Julia Bös hat den auch mal erzählt. Ja. Oh, super. Oh, da bin ich in der Lied eingereiht. Na, aber. Und jetzt auch der. Hat der auch so eine schöne eigene Interpretation gehabt? Nee. Na klar. Gut. Okay, der letzte für heute, ja? Nee. Ich habe noch zwei Zusatzwitze. Okay, dann kannst du noch zwei erzählen. Hast du deinem Vater den Limo-Witz erzählt? Ja, den fand er gut. Also hier, das müssen wir gleich mal aufklären. Wir machen schnell mal das Witzbattle und dann klären wir das mal auf. War gerade etwas kurios. Okay. Soll ich dir noch mal erzählen? Nein, verstanden. Ich fand ihn so nicht lustig und so auch nicht. Tut mir leid. Weil es ein Produktplacement-Witz war. Richtig. Was passiert, wenn man Schlaftabletten und Abführmittel gleichzeitig verwendet? Man schläft wie ein Baby. Ah ja, okay. Ja, richtig. Okay, und weil ich weiß, dass ihr keine Zusatzwitze mehr habt, erzähle ich den anderen ja, auch noch. Ja, komm, hau noch ein Zahnarzt, ein Kardiologe und ein Gynäkologe unterhalten sich. Oh, jetzt wird's spannend. Dann sagt der Zahnarzt, wenn ich mal sterbe, dann lasse ich mir so einen großen Zahn aus Marmor aufs Grab stellen. Oh, ich ahne den Rest. Da sagt der Kardiologe, ey, das ist eine gute Idee. Ich glaube, ich würde mir dann so ein Herz aus Alabaster aufs Grab stellen lassen. Und da gucken sie den Kardiologen an und der so... Nee, den Gynäkologen. Den Gynäkologen gucken sie an und der so... Also ich glaube, ich lasse mich einfach nur einäschern. Besser als das. Ja. Aber das war ein schöner Gemeinschaftssitz. Danke, definitiv. Dass ihr mir geholfen habt. Und habt ihr Renés Gesten dazu gesehen? Also er hat ja mit Händen und Füßen erzählt. Ja, ich habe gemerkt, das wirkt sich auch auf die Stimme aus. Ich finde das super, René. Ne? Aber jetzt müssen wir, bevor die Sendung zu Ende ist, also jetzt müssen wir mal Tacheles reden. Wir haben sonst immer ein Kinderproblem. Was, ich habe gerade Folge... Was ist hier los in Folge 118 habe ich gerade für YouTube aufbereitet. Ja. Da könnt ihr euch da gerne angucken. Und das Kindergeschrei, ein Riesenproblem. Das ist so unser Trauma. Hast du gerade gesagt, Kinder und Problem? Ja, Kindergeschrei war da unser Problem. Ja, okay. Absolut. Und jetzt haben wir ein Problem mit alten Menschen offenbar. Also, genau, für euch nochmal zur Aufklärung. Ihr habt es ja mitbekommen in dieser Folge. Wir sind hier mitten in Berlin. Erst kam eine Frau hierher, hat sich hier zu uns gesetzt und lautstark einfach telefoniert. Genau. Und geraucht und hier zugequalmt. Sie hat nicht mal gejuckt, dass die Leute sitzen, die ihr Telefonat mithören, als wir sie darauf hingewiesen haben, dass ihr Telefonat aufgezeichnet wurde, was natürlich mit einem kleinen... wie soll man sagen, das war ein Schubs. Wink mit dem Zaunfall. Ein Wink mit dem, danke Stefan, ein Wink mit dem Zaunfall antwortet sie doch glatt. Ja, ist okay. Das ist nicht so schlimm. War nichts wichtig. Also, statt zu sagen, oh, Entschuldigung, kann das sein, dass das Ihre Aufnahme stört? Ja, genau. Ach, machen Sie hier eine Aufnahme? Und mit der Kippe, das habe ich gar nicht für voll genommen. Ja, logisch, die setzt sich hier nun raucht einfach ein. Ja, genau. richtig. Gut, Marc hat während der Sendung jetzt passiv geraucht, ist ja okay für ihn. Er hat sich gerecht. Genau. Und gut, die zweite Frau, die war ja harmlos, die ist dann aber nur plötzlich, man muss erklären, hier ist so ein Eingang von, was ist das, eine Behörde? René? Nein, das ist, ich hatte das Gefühl, dass es eine Behörde ist. Das ist Gemeindehaus. Ach so, okay. Und hier ist eine Tür, die anscheinend nur mit einem Code oder die verschlossen ist. Das ist Quatsch, ich hätte ihr sagen können, dass die Tür offen genau, ist. Genau, hat er die vorhin auch gesagt. Ja. Und wie eine Furie ist gerade losgestürmt, als da jemand rauskam. Und ja. Aber sie hat sich aufmerksam unsere Witze angehört. Und das stimmt, die war nett, die hat auch ein Buch gelesen. Aber sie hat nicht mal gelächelt. Wobei ich es eigentlich respektlos während der Aufzeichnung, also als Zuhörer ein Buch zu lesen. Ja, finde ich auch. Stell dir mal vor, ich würde jetzt sitzen mit dem Buch in der Hand. Ja, machst du doch. Ja, gut. Aber in diesem Buch ist ja jetzt gleich noch das, was jetzt auch noch... Die Weisheit des Tages kommt nämlich jetzt. Die Weisheit des Tages. Dann schieß mal los, René. Man kann einem alten Hund keine neuen Kunststücke beibringen. Ach was. Ist es so? Ja. Gut. Zum Glück gilt das nur für Hunde. Ja. Und der Gong. Der Gong. Bestätigt's. Der beschließt jetzt das Ende dieser Folge. War schön, dass ihr dabei wart. Uns hat's gefreut. Mega Wetter. Wir hoffen, es bleibt so. Und wir freuen uns natürlich auf die nächsten Folgen mit euch. Ja. Ja. Und bitte, bitte, bitte. Empfehlt uns weiter. Ja, liked uns bei Spotify, drückt die Glocke bei Insta. Und übrigens, genau, abonniert. Für alle, die es jetzt auf den Weg gemacht hatten, wir haben auf Insta gepostet, dass wir hier sitzen. Wir gehen jetzt. Genau. Es lohnt sich nicht. Schade. Es lohnt sich nicht mehr, vorbeizukommen. Marc, sag nochmal den Namen der Kirche. Habe ich schon wieder vergessen. Parochialkirche. Kurzzeitgedächtnis, verdammt. René's Lieblingskirche, merken. Genau, René's Weißer Lieblingskirche. Weißer Turm und braune Spitze. Und Podcast-Domain, erst die Stadt und dann das, was wir machen. Berlin-podcast.de. So einfach. Dann hören wir uns in 2 Wochen schon wieder. Richtig, danke fürs KI-Lied. Hat mich sehr gefreut. Ja, sehr gerne. Und tschüss. Tschüss. Ich wünsche noch eine schöne Restwoche. Und alles Gute auch beruflich. Ja. Und hier sind die Outtakes. Aufnahme läuft. Okay. Ab jetzt also nur noch Sachen sagen, die man sagen darf. Die meine Mutter auch hören darf. So, irgendwas vergisst man ja immer. Diesmal bin ich dran. Was hast du denn? Mit dem etwas vergessen haben. Was hast du denn vergessen? Es gibt von mir heute nur einen Witz. Ist jetzt ein Witz, oder? Einen langen Witz. Ach so, live. Ja, aber dann gehen wir live. Und ja, scheiße, dann gehen wir jetzt halt live. Ich komm mit der Linse sauber. Ups, ich habe irgendwo rüber erwischt, wo dann... Ach du Scheiße. Ah, nee, schon gut. Der macht mein Handy noch kaputt. So, wir sind live. Wir wollten nur kurz Bescheid sagen. Mahlzeit. Falls uns jemand sucht, wir haben zu tun. Richtig. Wir haben zu tun. Wo sind wir? Erzähl kurz. Ach so, genau, falls ihr vorbeikommen wollt. In der Nähe vom Alex. Wir machen kennst du diese... Kirche. Verrat nicht zu viel. Das ist ja gleich alles voll. Vogelgezwitscher. Mega, mega. Zwitschergevögel wäre mir lieber. Ja, Zwitschergevögel. Cool, Google Drive in Papierform. Mhm. Knaller. Knaller, oder? Habe ich mir gerade spontan ausgedacht. Oh, hier gibt so viele Flachwitze, nur mal so schon. Stefan, ey, kurz vorher alles nochmal umstellen. Na, hallo, ihr seid doch Profis. Oder nicht? Nicht? Nein. Nein. Von Marc muss ja nicht so viel zu sehen. Der ist nicht so wichtig. Gut. So, alles gut. Irgendwann nehmen wir mal einen Dunkeln auf und dann kriegst du so, das. So, für René nochmal, Folge 138 am 15. Mai 2024. Ja. Good luck, viel Erfolg, gutes Gelingen. Haben wir. So. Ja. Dann wollen wir mal gucken. Genau. So, jetzt müssen wir mal gerade schauen. Gleich kurz cutten. Ja, jetzt gucken wir mal, was wir auf der Uhr haben. Eine Stunde, 8 Minuten. Genau, wir machen Pause. In der Hoffnung, dass wir heute noch weitermachen können. Was haben wir noch? Was brauchen wir noch? Ich habe jetzt noch 3 Stunden mit meiner Hilfreinwerfung. Super. Das ist doch mal echter Content. Entschuldigung, wir nehmen gerade Ihr Gespräch auf, ne? Ja, okay. Ja. Gut. Ja, Dienstag muss ich freigehen. Ah, so viel zum Thema, was wir gerade hatten, ne? Ja, genau. Und dann werde ich meinen Dienst. Respekt. Du meldest dich und dann sagst du mir, wo wir uns treffen, okay? Gut, dann würde ich sagen. Bis dann. Gehen wir schnell wieder rein. Ja, genau. Waren doch keine vertraulichen Daten. Ach so, na denn. Na denn. Ja. Also, ich wünsche noch eine schöne Restwoche. Und alles Gute auch beruflich. Ja. Das mit dem alles Gute auch beruflich kannst du eigentlich nicht sagen, weil das ist der Finishing Move von Gary Streberg vom Podcast Sträter Bender Streberg. Ja, dann laden wir die hier gemeinsam, da darf man ja auch mal persönlich in unserem Podcast sagen. Ich finde übrigens, dass die S-Bahn verdammt laut ist. Oh, ja. Hier sind doch alles Gebäude, ey, und wenn du hier wohnst, ey, kannst du gar nicht schlafen. Also das sind die gefährlichen Kurven. Ja, ja, ich weiß. Du siehst schon an den Kreuzen, die hier stehen, hier wohnt keiner. Die hören das alle nicht mehr. Gut, ja, ich mache jetzt erstmal eine Kippe an und dann telefoniere ich mal irgendwo. Hallo, wir nehmen hier einen Podcast auf. Hallo? Hallo? Ja, passt. Dann würde ich sagen... Ich glaube, das sind die, die unsere Insta-Story gesehen haben. Ja, können wir ja mal ansprechen. Guck mal, die fotografieren sich gegenseitig und dann uns. Ja. Also, dann mache ich jetzt hier auf Stopp. Ja, mach das.